Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute erneut mit einer iOS App, nämlich mit der App Stepper, Schrittzähler und Pedometer. 99 Cent kostet der Spaß, Version 1.6 liegt vor, aktualisiert am 3.9.2015 und 0,6 Megabyte ist die App groß. Und sie ist schön und sie funktioniert. Was macht sie? Sie greift auf den Coprozessor eures iPhones zu. Hier steht noch iPhone 5S, 6 und 6 Plus. Ich würde jetzt spontan einfach mal annehmen, dass die App auch mit dem 6S und 6S Plus funktioniert. Ich weiß es aber nicht, weil hier steht es nicht. Aber Coprozessor dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Die Funktionen der App sind automatische Schrittanalyse für jeden Tag. Misst deine Schritte, zurückgelegte Distanz und verbrauchte Kalorien. Automatische Erkennung der Schrittlänge. Monatliche Statistiken. Schlechtes und übersichtliches Design. Handgefertigt in Deutschland. Deine Daten gehören dir. Wir speichern nichts. Mit dem Update am 3. September kam was ganz Nettes hinzu, finde ich. Nämlich die Funktion Magic Goal. Und Magic Goal ist, das kann man in den Einstellungen aktivieren. Das passt das Schrittziel jede Woche automatisch an die Gewohnheiten an. Das würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass es nicht jede Woche passiert, sondern jeden Tag oder alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Auf jeden Fall, sonst konnte man ja Schrittziele so festlegen, 8.000 Schritte, 10.000 Schritte, 12.000 Schritte, 3.000 Schritte, was auch immer. Je nachdem, wie viel man halt wusste, wie man sich bewegt. So analysiert die App wohl, wie viele Schritte man gegangen ist in der letzten Woche und wie ich vorgelesen habe oder wie ich gesagt habe eben, passt es jede Woche, also wenn man das ein neues Schrittziel an, wenn man also zum Beispiel in der Woche wenig gegangen ist, wird dann statt 8.000 Schritten, wenn man das als sein Schrittziel definiert hatte, vielleicht irgendwie 3.000 Schritte da stehen. Oder wenn man viel mehr gegangen ist in der Woche, wird dann statt 8.000 12.000 oder 15.000 Schritte da stehen, je nachdem. In der App habt ihr verschiedene Reiter unten. Einmal den Reiter heute, das ist halt für den Tag, wenn ihr wo die App aufruft, unten ist Wochenübersicht, die Tage Montag bis Sonntag, dann seht ihr für den heutigen Tag einmal in einem Balken oder in einem Kreis, wie viel vom Ziel ihr schon geschafft habt. Da in der Mitte dann noch irgendwie zum Beispiel 6.000 Schritte von 10.000, je nachdem. Die Distanz seht ihr und Kalorien verbrauchte. Dann gibt es neben dem Reiter heute den Button Statistik. Da sieht man dann die Gesamtzahl aller Schritte. Man sieht in eine, beinahe wie so ein Balkendiagramm oder so, wie es runtergeht oder hochgeht, je nachdem, wie ihr lauft. Ihr seht, wie viele Kalorien verbrannt wurden insgesamt, wie viele Prozent aller Ziele erreicht wurden, wie viele Schritte am heutigen Tag gemacht wurde. Und ihr seht nochmal für die einzelnen Monate, wie viele Schritte ihr dort gegangen seid. Klickt ihr auf den Monat rauf, seht ihr nochmal die Statistik, unterteilt in Schritte, Distanz und Kalorien. Es gibt Bestenlisten, greift aufs Game Center zu, auf dem iOS-Gerät und da könnt ihr halt irgendwie sehen, meiste Schritte insgesamt oder Kalorien verbraucht und sowas. Halt verschiedene Bestenlisten könnt ihr euch so ein bisschen mit Gamification messen. Gamification, gutes Stichwort, hätte man vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Nicht nur Bestenlisten, sondern auch noch irgendwelche Badges vergeben oder so. Das turnt mich immer ein bisschen an, eine App zu benutzen und macht mir großen Spaß. Dann gibt's noch den Button Profil, da verstecken sich auch die Einstellungen, wo ihr zum Beispiel dieses Magic Goal einschalten könnt oder Schrittziel definieren könnt, etc. pp. Eine schöne App, gefällt mir, ist jetzt auch ans iPhone 6, 6 Plus Größe wahrscheinlich auch angepasst und bietet nicht übermäßig viele Statistiken jetzt, aber schöner Zugriff auf die Daten, wenn man jetzt sein iPhone mit dem Co-Prozessor als Schrittzähler nutzen mag, möchte, wie auch immer überhaupt. Und 99 Cent ist der Spaß auf jeden Fall wert. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.